Auch ich möchte mich, versteht man das so weit da hinten? Auch ich möchte mich erstmal natürlich für die Einladung von euch bedanken natürlich und des Weiteren auch natürlich dem Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft dafür, dass sie ihren Beitrag geleistet haben, dass überhaupt auch diese Veranstaltungsreihe stattfinden kann. Bitte sagt Bescheid, wenn irgendwie etwas zu schnell oder zu langsam oder undeutlich ist. Ich muss mich auch gleich mal vorab entschuldigen. Irgendwie habe ich zahlreiche Allergien gegen alles, was gerade blüht und bin sehr erschöpft. Ich hoffe, dass von der Lautstärke her und von der Schnelligkeit auch alles passt soweit. Sagt einfach Bescheid. In Bodies That Matter transgressiert die postmoderne Jargonistin Judith Butler das heideggische Sein und Seiende fort. In der Ontologie des butlerschen Körpers, bestehend aus Sex und Gender, führt sie ideologisch hilfreich den Begriff der Performance ein, in dem sich als Anfangspunkt die heideggische ontisch-ontologische Differenz verstehen lässt. Zitat: Die Materialisierung von Normen erfordert jene Identifizierungsprozesse, in denen Normen angenommen oder angeeignet werden, und diese gehen der Bildung eines Subjektes voraus. Sie werden genau genommen aber nicht von einem Subjekt vollzogen. Was soll das nun heißen? Die Materialisierung von Normen beschreibe hierbei die soziale Formung des Körpers als soziale Ontologie. Das performative Subjekt Butlers, das sich in der heterosexuellen Matrix aus Sex, Gender und Desire, also Begehren, befindet und aus dieser in einem oder gar allen dreien identitär konstituierten Positionen wieder dem heterosexuellen Regime ausbricht. Diesem performativen Subjekt drohe dabei der soziale oder physische Tod. Es sind ausgeschlossene oder entlegitimierte Körper, im Englischen objected bodies, die aus ihrer normativen Rolle herausfallen. Objected bodies seien jene Körper, die von einer heterosexuellen Matrix gelyncht werden. Wer wo jedoch tatsächlich täglich gelyncht wird, von Saudi-Arabien bis in den Iran, über genau jene verweigert Butler auch nur ein einziges Wort. Auch der Islam sei ein Objekt, also eine Identität, die vom heterosexuellen Regime bestraft würde. In Frames of War, welches als Untertitel die Frage trägt, When is life grievable, zeigt sich sogleich auch textlich der Zynismus, der sich in der postmodernen Antwort auf diese Frage offenbart. Butler schreibt etwa zur Folter an muslimischen Häftlingen in Guantanamo, Zitat: This may be a situation in which the Islamic taboo against homosexual acts works in perfect concert with the homophobia in the US military. Das US-Militär wie auch der Mullah, der ein Ehrengebet für jene Dschihadisten ausspricht, die Homosexuelle von einem Hochhaus in ihren Tod werfen, seien laut Judith Butler ein und dasselbe. Nicht nur Judith Butler, sondern auch viele weitere eine Aufzählung, die noch lange weitergehen könnte. Sie alle wollen von der Kritik des Staates und des Geschlechterverhältnisses nichts wissen und sind Statthalter der ideologischen Fußnote einer Ohnmacht, in der das Subjekt nur vor, nicht etwa in gesellschaftlichen Verhältnissen stehe. Und doch vermute ich, dass die Judith Butlers, Jasbir Puas, Christina von Brauns, Bettina Mattes und Claudia Brunners dieser Welt einen Kraftaufwand betreiben müssen, um selbst noch ihre Pseudo-Ambivalenzen in eine Sprache der Beliebigkeit zu stellen. Diese Beliebigkeit entlarvt sie für jenen emotionalen Überschuss, der ausformuliert in »Das Kopftuch ist ein Symbol der Befreiung« oder »Nicht alle Betroffenen fühlen sich genital verstümmelt, darum sind sie genital beschnitten« oder in einer politisch korrekten Variante des »Kauft nicht beim Juden« mündet. Antisemitismus ist die Konsequenz der postmodernen Krisenlösung. Alles ist leer, alles ist beliebig, alles ist nichts. Das Sein steht vor dem Seienden, als stünden genau diese Ideologinnen vor einem Spiegel, in dem sie ihre eigene Menschenverachtung nicht mehr sehen wollten. So verhält es sich auch mit dem ausgesprochenen Wunsch von Bikini-Mode-Bloggerinnen und Queer-Feministinnen, die im Selbstmordattentat, wenn auch sie sich jederzeit mit einer ontisch-ontologischen Entschuldigung zu immunisieren versuchen würden, etwas Feministisches, Fortschrittliches und Emanzipatorisches sehen. Ich möchte heute Abend einige psychoanalytische Anmerkungen dazu machen, weshalb Frauen als Menschenbomben ein Faszinosum zu sein scheinen. Sie wirkt selbstbewusst, ihre Erscheinung ist die einer Pose. Das Haar unter der Kufia ist sichtbar, das Gesicht geschminkt. Der Ring am Ringfinger ihrer rechten Hand ist nicht bestückt mit einem funkelnden Edelstein, sondern mit einer stumpf matten Patronenhülse. Sie hält die dicke Wumme wie eine verlitische Trophäe in ihren Händen, die Unbehagen bereitet. Sie wird von der antisemitischen Internationale bewundert als Revolutionärin und lüstern fasziniert. Ohne Foto wissen wir, wer gemeint ist. Die Terroristin der Volksfront zur Befreiung Palästinas und eine Frau, die 1969 und 1970 die Möglichkeiten der Vorstellungskraft an die falsche Freiheit der Frauen des arabischen Raumes repräsentierte. Es handelt sich hier um Leila Khaled. Sie ist zwar keine Selbstmordattentäterin, aber eine Zäsur des palästinensischen Terrors zur Auslöschung Israels und Ikone eines Vernichtungskampfes der Frauen gegen die Emanzipation. Yasir Arafat, einstiger Anführer der Terrororganisation Fatah und Friedensnobelpreisträger, nannte 2002 die Gebärmutter der arabischen Frau die stärkste Waffe des palästinensischen Volkes. Es scheint, für ihn sei der weibliche Körper dem Mysterium verhaftet und ihre Gebärfähigkeit Beweis für die Magie der idealen Maschine. Mit ihr wandelt sich die weibliche Reproduktionssphäre in die mütterliche Waffenproduktionssphäre. Erst gebärt sie zukünftige Attentäter, dann wird sie selbst zu einem. Es gelte, das Land in einer gewissen Art und Weise umzuvölkern. Seine Vorliebe für arabische Gebärmuttern ergründet sich mit dem Wunsch einer demografischen Verschiebung, um Israel nicht als jüdischen Staat und damit nicht als Refugium der verfolgten Jüdinnen und Juden weltweit existieren zu lassen. Daher lässt sich seine Aussage, Zitat, "The womb of the Arab woman is my strongest weapon", auch wie folgt übersetzen: Die Gebärmutter der arabischen Frau ist mein Perpetuum mobile zur Auslöschung des Juden. Wafa Idris war 28 Jahre alt, als sie sich am 27. Januar 2002 in Jerusalem in die Luft sprengte. Zunächst beanspruchte die schiitische Hisbollah das Attentat für sich, doch Idris war Milizenmitglied der palästinensischen Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, einem Teil der Fatah, der wiederum auch ihre Brüder angehörten. Dass sie die erste Shahida, arabisch für Selbstmordattentäterin, in Israel war, wollten beide Terrorgruppen diesen Erfolg des antisemitischen Befreiungskampfes für sich beanspruchen. Sie arbeitete bis dahin während der zweiten Intifada unbezahlt beim Roten Halbmond, also das islamische Äquivalent des Roten Kreuzes, macht Sinn, und arbeitet vor allem freitags, um Gewalttätern der palästinensischen Sache nach dem Freitagsgebet Hilfe zu leisten. Wegen einer Totgeburt reichte ihr Mann auf Anraten eines Imams die Scheidung ein. Sie blieb kinderlos, sie lebte bei ihren Eltern und war ohne Einkommen. Für eine islamisch-patriarchale Gesellschaft war sie so etwas wie eine unvollständige Frau. Ihre Existenz trug keine Ehre durch einen Ehemann, ihre Unehre war durch einen islamischen Geistlichen besiegelt. Sie war eine finanzielle Bürde für ihre Familie. 2001 reichten im Gazastreifen 1427 Männer die Scheidung von ihren Frauen ein, wobei für die meisten Frauen aufgrund der hohen Kosten für das Scharia-Gericht die Einforderung von Unterhaltszahlungen für sie und ihre Kinder praktisch unmöglich blieb und bleibt. Die Heirat wird auch in der Westbank von einem muslimischen Geistlichen durchgeführt. Auch dort hängt immer der potenzielle Ehrverlust einer Frau durch das geistliche Siegel am seidenen Faden. So etwas wie Ehre erhoffte sie nur durch ihren eigenen Tod, mit der Absicht, andere mit in den Tod zu reißen. Diese zuerkannte Ehre zeigte sich einen Monat später, als etwa 2000 trauernde Palästinenser und Palästinenserinnen einen Sarg in Andacht an Idris durch die Straßen Ramallahs trugen. Idris liegt wie alle Terroristen, die bei ihrem Attentat im israelischen Gebiet umgekommen sind, namenlos begraben auf einem Friedhof im Norden Israels. Der Sarg, der stolz in Ramallah getragen wurde, war leer. Er war jedoch festlich bestückt mit Fotos von Idris und Fotos anderer Terroristen. Er diente als Werbefläche für den Terror, so als sei der Sarg mit einem imaginierten, bildhaft fantasiert zerstückelten Leib das Tabu, denn Idris war ein Märtyrer, nur anders. Sie war eine Frau. Am 27.02.2002 sprengte sich Darin Abu Aisheh an einem israelischen Checkpoint in der Nähe eines Dorfes bei Ramallah in die Luft. Bevor jedoch die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden sie zur Attentäterin ausbildeten, lehnten sie bereits zwei Terrororganisationen ab, weil sie eine Frau war. Sie studierte Literaturwissenschaften in Nablus, einem Ort in der Westbank, und war als Strenggläubige aktiv in der lokalen studentischen islamischen Gruppe. Ihr Vater sagte, dass sie ständig davon sprach, Märtyrerin werden zu wollen. In einer Videoaufnahme verkündete sie den Versuch und auch den Wunsch, die zweite Märtyrerin nach Wafa Idris zu werden, und brachte Arafats auf mehreren Ebenen Fetisch für Gebärmuttern auf den Punkt. Zitat: "Let Sharon, the coward, know that every Palestinian woman will give birth to an army of martyrs, and her role will not only be confined to weeping over son, brother or husband. Instead, she will become a martyr herself." Hiba Daragme trug die Burka, meidete Blickkontakt zu Männern und gab auch ihren männlichen Verwandten nicht die Hand. Am Tag ihres Anschlages trug sie eine Jeans. Für die Independent zitierte Said Ghazali ihre Mutter am Tag des Attentates. Zitat: "She watered the plants and I noticed she was smelling the roses. She was laughing and I asked her why. She told me, I feel that I am a new person. You will be very proud of me." Erst nachdem sie sich mit 19 Jahren am 18. Mai 2003 in einem Einkaufszentrum im Amakim, einer Stadt im nördlichen Israel, in die Luft sprengte, sah die Öffentlichkeit erstmals nicht mehr im Vollschleier. Das islamische Kopftuch offenbarte ihr Gesicht auf einem Poster, das die Gruppe Islamischer Dschihad in Palästina nach ihrem Attentat veröffentlichte. Auch dem wahnhaftesten, misogynsten Mullah war es da ganz recht, die Regeln etwas zu biegen, solange das Attentat den Tod so vieler Juden wie möglich rausschlägt. Wie auch Wafa Idris lebte Daragme in der Westbank. Es gibt vielleicht noch für so eine Anmerkung zwischendurch eine recht verbreitete Annahme, dass es Frauen in der Westbank bezüglich der Verschleierungspflicht ja besser gehen würde. In der Tat ist es tatsächlich recht verbreitet, dass dort, oder zumindest ist die Region der Westbank irgendwo dann doch bekannt dafür, dass sich nicht so viele Frauen dort verschleiern, ob das jetzt mit einer Burka oder einem Hijab sei, das sie tragen. Und damit wird das halt auch, also es impliziert auch immer so automatisch so, als sei das irgendwie besser dort, ja. Und ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass es halt menschenverachtender Unfug ist, weil damit halt dann eben gesagt werden würde, das Kopftuch sei an das Patriarchat gebunden, was ja so stimmt. Aber wenn kein Kopftuch getragen werden würde, dann sei das Patriarchat dort etwa nicht vorhanden. Und das ist eine glatte Lüge. Aber nochmal zurück. Wie auch Wafa Idris lebte Daragme in der Westbank. Zu dem Zeitpunkt ihrer Attentate lag Gaza noch nicht unter der Kontrolle der Hamas, welche dort die Scharia und Vollverschleierungspflicht einführte. Beide mussten sich nicht voll verschleiern. In mehreren Untersuchungen ist grundsätzlich mal entnehmbar, dass das islamische Kopftuch auch in der Westbank zwar stark verbreitet war und natürlich noch immer ist, jedoch die Westbank sich ja dafür auszeichnet, dass es sich um eine Region der arabischen Welt handelt, in der tendenziell viele Frauen leben, die keine Form der islamischen Kopfbedeckung trügen. Doch unter welcher Schreckensherrschaft einer beliebigen palästinensischen Organisation auch immer Menschen leben müssen, welche islamische Schule auch immer sie propagieren, ihr wahnhafter Entwurf einer besseren Welt, die sich für sie nur ohne Israel und damit ohne Juden glauben lässt, ist das, was sie eint. Es begann eine Konsensbildung unter den erfolgreichsten Mörderorganisationen zur Erweiterung des Schlachtfelds durch Frauen und um das Schlachtfeld Frau. Darin Abu Aisheh wandte sich zunächst an Jamal Mansour, einen Terroristen der lokalen Hamas, welche ursprünglich sie mit der Versorgung mit Sprengstoff ablehnte, und fragte ihn, weshalb sie sich denn als Frau nicht sprengen dürfe. Zitat: "When we run out of men, we shall start using women," lautete seine Antwort. Ahmad Yassin, damalig geistlicher Führer der Hamas, lehnte im Jahr 2002 zunächst noch kategorisch ab, Frauen als Bombenmaterial zu verwenden. 2 Monate später begründete er dies mit der islamischen Verpflichtung der Frau zur Bescheidenheit. 2004 sprengte sich Rehm al-Reyashi, eine Attentäterin der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden aus Gaza und Mutter von 2 Kindern, an der Eretz-Grenzkontrolle in die Luft. Zitat: I hoped that the shredded limbs of my body would be shrapnel, tearing Zionists to pieces, knocking on heaven's door with the skulls of Zionists, sagte sie in einem Video mit englischen Untertiteln, welches nach dem Attentat auch von der Hamas verbreitet wurde, die ebenfalls für sich beanspruchte, für das Attentat verantwortlich zu sein. Yassin stellte nun kurz nach dem Attentat klar, wie praktisch Frauen für den Vernichtungsauftrag sind. Zitat: Women are like the reserve army. When there is a necessity, we use them. 5 Monate nach Beginn des Irakkrieges gründete sich im September 2003 die sunnitische Terrororganisation Ansar as-Sunnah. Samira Ahmed Yassim befindet sich seit 2009 im Gefängnis im Irak, wo sie in einem Interview zu ihrer Funktion als Hauptanwerberin von Selbstmordattentäterinnen interviewt wurde. Sie erzählte, dass sie Vergewaltigungen junger Frauen organisierte, um dann die Gunst der Stunde zu nutzen. Frauen wurden von Dschihadisten der Terrorgruppe vergewaltigt, dann überredete Yassim sie zum Selbstmordattentat, um die Schande, die sie jetzt als Vergewaltigte trügen, von sich wenden zu können, und bildete sie aus. In Trainingscamps lernten die Auszubildenden, sich mit Sprengstoff am Körper unauffällig zu bewegen. Das Lernen, wie sich mit Sprengstoff am Körper zu bewegen sei, das ist jetzt kein, also nicht das erste Mal irgendwie aufgetreten im Zuge des palästinensischen Terrors, der sich dann mit dem Einsatz von Frauen als Selbstmordattentäterinnen gezeigt hat, sondern war tatsächlich auch bereits seit den 90er Jahren bekannt, nämlich als vor allem die PKK Selbstmordattentäterinnen an der türkischen Grenze einsetzte, beziehungsweise sie sich bereit erklärten, und in diesen Trainingscamps lernten sie eben den Sprengstoff vor allem in der Bauchregion zu tragen, da sie merkten, dass eben Soldatinnen und Soldaten an der Grenzkontrolle eben dadurch etwas milder auf sie reagieren würden oder zumindest ja vorsichtiger bei den Untersuchungen seien, weil man sie halt eben für schwanger hielt. Frauen sind etwa für 15% der Selbstmordattentate verantwortlich. Sie gelten nicht als verdächtig, verstärkt durch ein Kopftuch, noch stärker durch die Vollverschleierung. Der Stoff um ihren Körper zieht eine Schamesgrenze, unter der sich keine Sprengstoffausbuchtung vorstellen lässt. Das ist jedoch nur die bildliche Betrachtung. Bildlich im Sinne der Präsentation. Jedoch mit der Annahme, dass eine Frau Friedfertigkeit repräsentiere, lastet auf ihr eine Wesensbestimmung. Eine Tendenz zur Gewaltlosigkeit ist einer Frau nachgesagt. Dazu möchte ich später noch einige Anmerkungen machen. Bei den Terroranschlägen des 11. September 2001 starben 3000 Menschen. Nahezu jede Terrororganisation, die sich sonst von der für diesen unfassbaren Terroranschlag verantwortlichen Al-Qaida distanzieren würde, begrüßte diesen mörderischen Erfolg. Die USA reagierten auf diese Kriegserklärung auf die Freiheit mit dem Krieg in Afghanistan ab 2001 und dann im Jahre 2003 mit dem Irakkrieg. Am 17. Juli 2002 sprengte sich ein Selbstmordattentäter der Terrorgruppe Islamischer Dschihad in Palästina an der Zentralbushaltestelle in Tel Aviv in die Luft. George W. Bush betonte hier erstmals, dass Suicide Bombings keine Selbstmorde seien, sondern Homicide Bombings. In erster Linie eine Mordabsicht, also die Tötung von anderen. Im Nachfolgenden möchte ich erläutern, weshalb diese Aussage so richtig wie auch falsch ist. Der Politologe Robert Pape ist fast schon so beliebig ersetzbar wie die menschenfeindlichen Theorien der Jasbir Puas und der Judith Butlers dieser Welt. Er wusste in einer in den USA recht weit rezipierten Studie, das Selbstmordattentat als Strategy of Last Resort zu bewerten. Jedoch ist es ihm in keinster Weise darum gelegen, die tatsächlichen Lebensbedingungen der Menschen unter islamischer Herrschaft kritisieren zu wollen. Es geht ihm lediglich um die Ausmachung des falschen Feindes. It's the occupation, stupid. So lautet seine Werbeeinschaltung bei Foreign Policy. Würde er, wie alle anderen Apologetinnen und Apologeten des Terrors, wenigstens einmal darauf verzichten, ihren eigenen Wahn indes sofort erklären zu müssen, um ihn zu immunisieren, so würde die Aussage lauten, das Selbstmordattentat ist eine Notwendigkeit. Diese Aussage wäre dann noch immer wenig an Widerwärtigkeit zu überbieten und ist zwar falsch, würde aber eine Möglichkeit eröffnen, damit zu Beginn die richtigen Fragen zu stellen, nämlich, warum es den Menschen, Männern wie Frauen, notwendig erscheint, ein Selbstmordattentat zu begehen. Das Selbstmordattentat ist nicht nur als praktisches Mittel für den Antizionismus zu verstehen, wie ich nun schon angedeutet habe, sondern es ist auch auf seinen Kern zu reduzieren, um den antisemitischen Charakter des Gegenstandes zu bestimmen und offenzulegen. Zur Logik des Selbstmordattentates erläutert Gerhard Scheidt in Suicide Attack, dass die gängige Darstellung des Selbstmordattentates nicht von jeher als Verzweiflungstat aufgefasst wird. Dies böte den Anschein von Ohnmacht und die Möglichkeit, so Scheidt, ideologisches Kapital aus der bei den Antisemiten beliebten Gleichsetzung der israelischen und US-Politik mit dem Nationalsozialismus zu schlagen. Aus dem Schuldbewussten und historisch ganz Sensiblen tritt dann aus der Aussage, Gaza ist ein Freiluft-KZ, die Forderung und der offene Wunsch, dass der heutige Jude ein besserer Mensch sein müsse, wäre er doch als damaliger nur tot im KZ geblieben. Das Selbstmordattentat ist eine Fortsetzung des Pogroms. Das Racket, eine Bande des staatlichen Zerfalls, auf das ich noch kurz zu sprechen komme, stelle dabei, so Scheidt, eine Organisationsform der privatisierten staatlichen Vernichtung dar. Rackets sind Produkte des staatlichen Zerfalls, welche jedoch noch den Staat in sich verwahren und wie mafiotische Verbindungen übernehmen sie dabei Aufgaben, die eigentlich ein funktionierender Staat hätte. Den Unterschied zur Mafia erläutert Scheidt hierbei wie folgt. Zitat: Während eine Organisation wie die Mafia von den Leuten Schutzgeld verlangt, verbunden mit Morddrohungen, die auch wahrgemacht werden, treiben sie die Selbstmordrackets umgekehrt in den Familien das Anrecht aufs Leben der Söhne und Töchter ein und zahlen hinterher dafür ganz beachtliche Summen, organisieren aber auch einen regelrechten, massenmedial wie traditionell vermittelten Kult, um den Verlust des Familienmitglieds wie einen Kredit zurückzuzahlen. Familien der Frauen wie Männer erhalten mit dem Attentat nicht nur einen höheren sozialen Status, sondern auch hohe Geldsummen zur Versorgung der Hinterbliebenen. Diese Gelder kommen sowohl aus den reichen arabischen Ölstaaten als auch von NGOs und der UN. Kürzlich spendete die pakistanische Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai das Preisgeld zum Zweck des Wiederaufbaus von Schulen in Gaza an die UNRWA und damit direkt an die Hamas, die schon so oft diese Schulen als Waffenlager verwendet hat, wie die UN internationale Terrororganisationen weiterhin durchfinanziert. Zitat: Das Ziel, das sich aus dem Mittel ergibt, ist aber immer dasselbe. Mit dem eigenen Tod möglichst viele Menschen zu vernichten. Nicht irgendwelche, obwohl es auf den Einzelnen nicht ankommt, so Scheidt. Der eigene Tod der Attentäterin und des Attentäters ist keine Inkaufnahme für ein höheres Ziel, sondern ist das höhere Ziel selbst. Der antisemitische Gehalt des Selbstmordattentates lässt sich genau darin fassen, dass es sich bei der entmenschlichten Bombe um planvolle Mörder handelt, denen egal ist, ob die Opfer, die sie mit in den Tod reißen, Glaubensgeschwister sind oder nicht, ob sie ihre realen Feinde oder imaginierten mitsprengt. Wer auch immer bei einem Selbstmordattentat stirbt, fungiert immer als eine Objekthülse des Todeswahns, des islamischen Glücksversprechen im Jenseits. Was die Selbstmordattentäterin und den Selbstmordattentäter zur Bombe macht und damit entmenschlicht, ist die Notwendigkeit der Vernichtung des anderen. Das Attentat ist kein Mittel zum Zweck der Ausschaltung realer Feinde der Islamisten, sondern begründet seinen Zweck in der Vernichtung auch des imaginierten Feindes, des anderen, in der Attentäterin, dem Attentäter selbst. Hier wird die Differenz von Mord und Vernichtung deutlich. Was das andere ist, dafür bedarf es einer Betrachtung der islamischen Gesellschaft und seiner Auswirkungen auf das Subjekt. Die Rackets mit all ihren Mullahs und Sittenwächtern bieten hier eine systematische und nachhaltige, andauernde Strafandrohung für alle Menschen, die in diesen Gesellschaften leben müssen. Dort ist es nicht der bürgerliche Staat, der, wenn er auch immer zwangsweise wird daran scheitern müssen, doch sich an den Anspruch, individuelle Freiheit zu wahren und zu schützen, am ehesten annähern kann. Vor dem Gesetz steht, laut Gesetz, jeder Mensch gleich. Im Gegensatz zum Failed State, ein Nichtstaat voller Rackets, ist es eben der kalte Rechtsstaat, auf den man sich verlassen kann, dass er mit Gewalt und Repression das Recht des Einzelnen wahren kann und nicht, wie es das Racket tut, mit Gewalt alle Rechte des Einzelnen zu entziehen. Weder in Saudi-Arabien, Gaza oder im Iran, noch in den Arabischen Emiraten, Syrien und dem Libanon kann sich eine Frau ohne Zustimmung von ihrem Ehemann scheiden lassen oder zur Polizei gehen, wenn sie vergewaltigt wurde. Denn dort sind staatliche Sittenwächter das Gegenteil einer Polizei, die durch Gewaltandrohung und intensive Ausübung Apostaten verfolgen, Dissidenten foltern, Homosexuelle hinrichten. Unter anderem ist die Frau für den rigiden Muslimen das andere. Sie ist es, die ihn an seine ganz eigene, sehr menschliche Triebhaftigkeit erinnert, die ihn im Zweifel aufkommen lässt. Sie sein ganz eigener Widerspruch ist. Der voll verschleierte weibliche Körper, eine für den Islamisten vermeintliche und nur als ständiger Zwang durchzusetzende totalitäre Entsexualisierung, ist ein ohnmächtiger Versuch, sie als Verführerin und potenzielle Monade autonomer Sexualität zu leugnen. Und doch ändert diese gewaltvolle Verfügung über sie nichts an seinem permanenten Kampf gegen sie und gegen sich selbst. Die Burka ist ein Symbol der islamischen Ächtung der Autonomie der Frau, die Geschlechtlichkeit und des Hasses auf die Sexualität. Die Versöhnung der Geschlechter und dem Individuum mit sich selbst lernte der Selbstmordattentäter nur in dem islamischen Glücksversprechen durch die Vernichtung zu denken. Das heißt, mit einem Ticket ins Paradies der erlaubten Triebabfuhr. Das unbehagliche Andere in den anderen und in dem Subjekt selbst ist, wer seine und ihre Triebe ausleben kann. Die, die auf das Glücksversprechen im und nach dem Tod verzichten und fähig sind, sich das Glück auf ganz weltlichen Wegen zu erlauben. Die, die fähig sind, die Ungerechtigkeit der totalitären Gesellschaft ahnen zu können und sich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren wissen. Die, die ihre eigenen homosexuellen oder auch weiblichen Anteile nicht gewaltvoll abzuspalten lernten. Der Jude symbolisiert dieses Unbehagen. Er ist weltlich, fähig, ganz weltlich zu genießen, erfolgreich, wehrhaft, obwohl seine Existenz permanent bedroht ist, verschwult, verfemt, kurz gesagt, frei. Die Vernichtungsfantasie des Dschihadisten kulminiert im ausgemachten Juden und im Westlichen als des Judenfreundes. Für den Terroristen sind die Repräsentanten des anderen alle jene, die ihre Triebe im reflektierten Maße ihre Befriedung stattgeben können und dürfen. In einer Gesellschaft, die dies auch als eine reflektierte zulässt, annimmt und zur Kulturleistung aufwerten Freiraum gibt. Diese Gesellschaft ist Repräsentant vom anderen, das mit dem Juden kollaboriert. George W. Bush brachte dies am 20. September 2001 in einer Rede eigentlich sehr gut auf den Punkt. Zitat: They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other. Die Abwendung des Menschlichen zur entmenschlichten Bombe findet also dort statt, wo das Subjekt seine eigene, zutiefst menschliche Triebhaftigkeit, seine Sehnsüchte, seine Träume und Gefühle oder auch seine Bedürfnisse, Körperfunktionen und körperliche Notwendigkeiten zu leugnen versucht. Das widerspruchsgeplagte Ich des islamischen Subjektes ist damit in der permanenten Krise der Leiblichkeit. Für ihn muss im Kampf gegen das andere, das es immer wieder aufs Neue vernichten muss, Zitat, der eigene Körper als der Verräter erscheinen, der mit den Juden kollaboriert, so Scheidt. Die Psychoanalyse ist unabdinglich, um Antisemitismus begreifen zu können. In die Unfähigkeit zu trauern veröffentlichten die Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich 1967 eine Analyse der psychischen Operation der Abwehr der Tätergesellschaften. Von Antisemitismus als kapitalistisches Produkt und damit notwendig falsches Bewusstsein, davon ist dort in keinster Weise ausreichend die Rede. Doch schrieben Adorno und Horkheimer in Elemente des Antisemitismus, dass, Zitat, das Pathos im Antisemitismus nicht das projektive Verhalten als solches sei, sondern der Ausfall der Reflexion darin. Dieses gesellschaftlich produzierte, ich nenne es jetzt mal psychotische Moment, greift Margarete Mitscherlich 1985 in Die friedfertige Frau, einer psychoanalytischen Untersuchung zur Aggression der Geschlechter, ohne Bezug auf Horkheimer und Adorno und damit nur verflacht auf das psychologisch begrenzte Pathologikum reduziert, wieder auf. Zitat. Wenn es zutrifft, dass Antisemitismus vorwiegend eine Über-Ich-Krankheit ist, so hat sie weit mehr mit der typischen Entwicklung des männlichen als mit der des weiblichen Über-Ichs zu tun. Die Abhängigkeit der Frau von der Anerkennung ihrer Umwelt, von den herrschenden männlichen Wertorientierungen, können sie allerdings dazu veranlassen, gängige Vorurteile zu übernehmen. Ernst Simmel schrieb in Antisemitismus und Massenpsychopathologie, weshalb von einer Krankheit nicht die Rede sein kann, da es dem Antisemiten ja gut oder auch schlecht ginge, funktioniere er ja normalerweise. Er würde sich, Zitat, niemals psychoanalytische Hilfe suchen, um von seinem Antisemitismus befreit zu werden. Vor allem fehlt es ihm ja an Krankheitseinsicht. Das heißt, er betrachtet sich nicht als krank. Im Gegenteil, sein Antisemitismus verschafft ihm einen nicht unerheblichen Krankheitsgewinn. Sein Ich blähe sich auf, er fühle sich als Nichtjude und damit zugehörig zu der Rasse der Nichtjuden überlegen, so Simmel. Weiters behauptet Mitscherlich, Zitat, Frauen neigen natürlich wie alle Schwachen und Unterdrückten einer Gesellschaft dazu, sich mit dem Aggressor zu identifizieren. Ich möchte zunächst einen kurzen und zugegebenermaßen extrem dichten Abriss der Freudschen Theorie der infantilen Sexualität vorstellen, bei dem ich mich kurz halten werde, um dann wieder auf den Begriff der Identifikation mit dem Aggressor zurückzukommen und ihn auszuführen. Erstmal trinke ich einen Schluck. Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes ist nach Freud in Phasen, die sich durch eine Verschiebung der erogenen Zonen, auch als Lustzentren zu bezeichnen, gekennzeichnet. Der Säugling, der an der Mutterbrust saugt und nuckelt, zieht seine Befriedigung aus einer oralen Tätigkeit. Seine Libido, also die sexuelle Energie des Säuglings im Einssein mit der Mutter, wird durch die Versagung der mütterlichen Brust, der primäre Narzissmus, gebrochen. In der analen Phase zieht das Kind Lust aus dem Ausscheiden und auch Einhalten seiner Exkremente. Freud beschrieb auch, dass durch Strafpädagogik der Mutter zur metikulären Kontrolle der Sauberkeit des Kindes der sogenannte anale Charakter entstünde. Ein Typus des geizigen, ordnungsversessenen Eigenbrötlers. In der phallischen oder ödipalen Phase entdeckt das Kind Lust an der Erforschung seines eigenen Körpers. Das Spiel hat immer ein infantil-sexuelles Moment. Die Begutachtung und das Fummeln am eigenen Penis oder der Klitoris bewirkt, dass das Kind das gegengeschlechtliche Elternteil begehrt. Der uns allen bekannte ödipale Konflikt stellt hier eine Herausforderung dar. Die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil ist tragend für die Geschlechtlichkeitskonstitution des Kindes. Schafft das Kind oder auch der spätere Erwachsene nicht zu erkennen, dass es nicht ident mit diesem Elternteil ist, so wird er sich nicht mit seinem eigenen Geschlecht versöhnlich zeigen können. Bis zur Pubertät ist das Kind auf einer wahren Entdeckungsreise. Es lernte, seine sexuellen Energien so zu verschieben, dass es die Möglichkeit hat, seine Umwelt überhaupt fassen zu können. Das jugendliche Kind sublimiert seine Libido in der Entwicklung von Interessen, Hobbys und so weiter. In der genitalen Phase wird der Jugendliche und die Jugendliche dann juckig. Er oder sie suchen sich ihre Sexualobjekte jetzt außerhalb der Familie. Liljana Radonitsch schrieb eine ausführliche Kritik in Die friedfertige Antisemitin, der Titel angelehnt an das Werk Margarete Mitscherlichs, an der freudschen Vorstellung der Frauwerdung und an Mitscherlichs Rezeption. Radonitsch hält fest, wie schwierig die Gegenübersetzung Freuds der Kastrationsangst als Pendant zum Penisneid ist. Freud beschreibt die Entdeckung des Mädchens, dass ihr in Betrachtung des Penis des Jungens fehle, als narzisstische Kränkung. Sie entwickle einen Penisneid, bei dem sie ihre Mutter für die Penislosigkeit verantwortlich mache und ihr dafür nicht verzeihe. Der Vater wird zu ihrem neuen Liebesobjekt. Wichtig ist jedoch hier zu betonen, dass noch etwas geschieht. Laut Freud erkenne das Mädchen nicht nur das Nichtvorhandensein eines Penis, sondern erkenne auch, dass ihre Klitoris ein minderwertiger Abschmack des Penis sei. Sie fühle sich kastriert. Für die Werdung zur Frau habe für Freud daher dies eine entscheidende Bedeutung. Wende sie sich nicht von ihrer Klitoris ab, heißt, würde sie sich nicht kastriert fühlen, bliebe ihr der Männlichkeitskomplex behaftet. Sie wird den ödipalen Konflikt nicht überwinden und nur ein schwaches Über-Ich entwickeln, behauptete Freud. Frauen wären damit weniger fähig zur Sublimierung. Radonitsch kritisiert Freuds biologistische Vorstellung des Penisneids, eröffnet jedoch die These, dass er, Zitat, vielmehr ein unbewusstes Reagieren auf die größeren Freiheiten der Knaben sein kann. Daraus und aus der Analyse der schwindenden Bedeutung der väterlichen Autorität ergibt sich nun die theoretische Möglichkeit der Emanzipation der Frau, wenn auch lediglich im Sinne einer Gleichstellung mit dem Mann. Wenn Mütter ihre Söhne sich mehr austoben lassen, während sie ihre Töchter eher dazu anhalten, brav zu sein, so Radonitsch, trete meistens eine Verinnerlichung dieser Benachteiligung und damit die Verinnerlichung mit einer gesellschaftlichen Geschlechterrolle in Kraft. Radonitsch zitiert hier Adorno, wie aus realer Ohnmacht ein unbewusstes Gefühl wird. Zitiert nach Radonitsch: Sobald aber die Erfahrung zum Gefühl der Ohnmacht wird, tritt das spezifisch-psychologische erst hinzu. Dass nämlich die Individuen ihre Ohnmacht eben nicht zu erfahren, ihr nicht ins Auge zu sehen vermögen. Sie müssen die Erfahrung von der Ohnmacht zum Gefühl verarbeiten und psychologisch sedimentieren, um über die Ohnmacht nicht hinauszudenken. Sie verinnerlichen sie wie von je die gesellschaftlichen Gebote. Aggressives Verhalten ist bei Mädchen von frühester Kindheit an weniger toleriert. Damit sei, laut Radonitsch, die Triebunterdrückung größer, die für Freud den gehemmten, von Schuldgefühlen geplagten Umgang mit der Sexualität erklärt. Typisch weibliche Psychopathologie, wie die der Bulimie und Anorexie, so Radonitsch, lassen darauf schließen, dass die inneren Konflikte um Konformität mit der Geschlechterrolle als Partnerin oder Mutter in keinster Weise überwunden ist. Masochismus stellt die Reaktion auf diese Triebunterdrückung dar. Masochismus, Scham und Schuldgefühl sind dabei stark miteinander verbunden. Ich möchte hier nun also nochmal ganz zum Anfang des heutigen Abends zurück. Wir erinnern uns nochmals an das Bild Leila Khaleds mit der dicken Wumme in der Hand. Wir erinnern uns an unser eigenes Unbehagen, das dieses Bild auslöst. Woher kommt dieses Unbehagen? Was löst in uns das Befremden aus? Und was könnte darin die Lust in anderen auslösen? Meine These ist die, dass das Unbehagen vor allem in der Tatsache, dass nicht auf dem ersten Blick erkennbar ist, dass eben diese dicke Wumme in der Hand als Phallus gedacht ist. Für wen das Bild fast schon als pornografisch gelten könnte, lässt es sich zu den Tagträumen zählen. Freud sagte in den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, dass sie der, Zitat, Befriedigung ehrgeiziger, großsüchtiger, erotischer Wünsche dienen, die umso üppiger gedeihen, je mehr die Wirklichkeit zur Bescheidung oder zur Geduldung mahnt. Damit wäre in der Tagtraumsfantasie Platz für einen sexuellen Bezug, der unheimlich erscheint, da es doch nicht sein kann, dass für uns selbst ganz eigen Sexualität auch etwas anderes sein könnte als eine positive, liebende Eroberung des begehrten Objektes. Bei diesem Bild Unbehagen zu verspüren, ist sicherlich bei dem einen oder der anderen geknüpft an einen Moment der Scham. Zitat: Im Grunde genommen kann der Mensch eben nur sich selbst lieben. Liebt er ein Objekt, so nimmt er es in sein Ich auf. So der Psychoanalytiker Sandor Ferenczi zur Begriffsbestimmung der Introjektion. Ferenczi prägte den zur Projektion symmetrischen Begriff der Introjektion oder synonym eben Identifikation mit dem Aggressor. Eine psychische Operation der Einverleibung eines Objektes in das seelische Innere zur Angstbewältigung. Um ein traumatisch verbundenes und damit angstbehaftetes Objekt aus der Realität von da draußen überhaupt bewältigen zu können, müsse das Objekt einverleibt werden und das Subjekt sich damit identifizieren. Die Einverleibung bewirkt das Verschwinden der äußeren und bedrohlichen, angstauslösenden Realität. Man könnte das eben so beschreiben, als sei damit durch das Verschlucken des Objektes eine innere, falsche Realität geschaffen, die die Wahrnehmung der Realität da draußen beeinträchtigt, erschwert, verzerrt und auch verfälscht. Der primäre Narzissmus des Frühkindlichen würde damit gebrochen, indem das Kind realisiert, dass es nicht mit seiner Mutter eins ist. Diese innere, falsche Realität ist eine Fantasie. In dieser durch ein Trauma gelernte Fantasie sind mehrere Momente behaftet. Das Moment der Scham, der Schuld und das der Rache. Leon Wurmser schrieb 1959 in Flucht vor dem Gewissen zur Identifizierung und der masochistischen Pathologie, Zitat: Zur Identifizierung mit dem Angreifer steht die spiegelbildliche Abwehr der Identifizierung mit dem Opfer und damit der Wendung gegen die eigene Person ganz im Vordergrund. Ihr Leben scheint die Betreffenden immer wieder in Situationen zu führen, wo sie zum Opfer werden. Es sind gequälte, unglückliche Menschen, die der Zivilisation mehr Opfer gebracht haben, als es ihrem Glück zuträglich ist. Masochismus ist daher immer doppelt aufgeladen. Mit der Identifikation mit dem Aggressor ist einerseits ein sadistisches Strafbedürfnis, andererseits gerichtet gegen sich selbst. Die Scham ist Teil des sadomasochistischen Doppelcharakters der Identifikation mit dem Aggressor. In der Perversion als erotische Form von Hass trete dieser Doppelcharakter hervor. In ihr liegt, Zitat, ein fantasierter Racheakt zugrunde, in dem sich die sexuelle Lebensgeschichte des Betreffenden verdichtet. Seine Erinnerungen und Fantasien, Traumen und Frustrationen, so Robert Stoller in seinem wegweisenden Werk zur Perversion. Die islamische Gesellschaft ist das rigideste Angebot zur mit großem Leid verbundenen Erlernen einer schambehafteten Sexualität von Frauen wie auch von Männern. Gerade deshalb, weil doch viele zustimmen würden, ist es immer wieder notwendig, darauf hinzuweisen, dass das Geschlechterverhältnis sowohl Frauen wie auch Männer betrifft. Auch die Rolle des männlichen Sittenwächters ist eine gesellschaftlich auferlegte. Auch die religiöse wie soziale Erwartung an den Mann in der islamischen Welt, er möge permanent seine ideologisch fantasiert vermittelte Macht über die Frau, indem er sie schlägt, vergewaltigt und über sie verfügt, als Zeichen der Stärke und Männlichkeit ausdrücken, ist eine gesellschaftlich erzeugte Tendenz. Weder ist Frau Hörigkeit noch Mann Gewalt angeboren. Doch bräuchte es für die islamische Gesellschaft als Gegenstand eine Erweiterung des Patriarchatsbegriffes, wie sie Thomas Maul in Sex, Dschihad und Despotie leistete. Der Phallozentrismus, so Maul, stelle dabei die unmittelbare Abstimmung des patriarchalen Systems auf die Bedürfnisse männlicher Potenz und Triebabfuhr materialistisch her. Die islamische Gesellschaft produziert das falsche Bewusstsein des, Zitat, irdischen Daseins als ein Leiden. Als Donald Trump, der seit dem 20. Januar 2017 Präsident der USA ist, erlangte mit seinen frauenfeindlichen Aussagen den Status eines neuerlichen Triggerpunktes zur Entladung des weltweiten Anti-Amerikanismus. Das beste Beispiel dieses Anti-Amerikanismus zeigte sich bereits einen Tag später in Washington, als sich Zehntausende Frauen mit ungefähr allen Islamisten dieser Welt solidarisierten und sich eine Hijab aufsetzten. Das Gesicht des Women's March ist Linda Sarsour, ihres Zeichens Bürgerrechtsaktivistin und antisemitische Twitter-Offenbarung. 2012 twitterte sie, dass nichts gruseliger als der Zionismus sei. 2015, wie nett es ist, dass unter dem Scharia-Gesetz Darlehen und die eigene Kreditkarte zinsfrei wären. Und am Internationalen Frauentag im Jahr 2011 wünschte sie sich öffentlich auf Twitter, Brigitte Gabriel, einer Islamkritikerin libanesischer Herkunft, und Ayaan Hirsi Ali ihre Vagina wegnehmen zu können. Ich zitiere nun mit dieses Tweet-Posting von Linda Sarsour, Zitat, Brigitte Gabriel equals Ayaan Hirsi Ali. She's asking for an ass-whipping. I wish I could take their vaginas away. They don't deserve to be women. Ayaan Hirsi Ali, geboren in Somalia, ist Islamkritikerin. Sie überlebte die weibliche Genitalverstümmelung, einer islamischen Praxis, die von Kontinentalafrika bis nach Malaysia verbreitet ist. Die weibliche Genitalverstümmelung, also die Entfernung der Klitoris als einzig für die Lust der Frau funktionierendes Organ, ist eine der zahlreichen barbarischen Ausdrucksformen des islamischen Frauenhasses. Der Wahrheitsgehalt einer Behauptung, dass Frauen ursprünglich lediglich nur Helferinnen des Terrors einen Wandel zu Ausübenden des Terrors vollzogen haben, erschließt sich mir nicht. Es stellt sich doch die Frage, was das Grundmotiv einer solchen Behauptung ist. Ein vermeintliches Argument, das hier ins Spiel kommt, ist das folgende. Frauen seien emanzipierter geworden. Jetzt sind sie nicht nur die Hülsenstopferinnen, sondern können selbst mit einer Waffe umgehen. Für den heimatliebenden Pseudokosmopoliten, dessen Interesse für Menschen von woanders bis zum Libanesen an seiner Kiezgrenze reicht, und den identitären Ethnopluralist-Rassisten, dessen Hooligan-Freund er nicht auf seiner eigenen Demo mitlaufen lassen würde, ihn aber eingeladen hat, um beim Bier danach darüber zu sinnieren, wie groß der Döner denn die Bratwurst ausgetauscht hat. Für den identitären Antirassisten, dessen ausgiebige Beschäftigung mit der eigenen weißen Hautfarbe nur durch einen postkolonialen Selbstbezichtigungsmonolog und der Lüge des Strategy of Last Resort unterbrochen wird. Und dem Imam, in seiner mit Geldern des deutschen oder türkischen, saudi-arabischen, iranischen Integrationsfonds finanzierten Moschee des Friedens, der beteuert, dass nichts mit dem Islam zu tun habe und der Frauen aus Respekt nicht die Hände schüttelt. Für alle jene, die die Bequemlichkeit der Verrohung genießen können, bleibt um das Wissen eines Terroranschlages auf zweierlei ineinander gewundenes zurück. Einerseits eine möglichst schnelle Erklärung, andererseits die Bagatellisierung und damit die Leugnung des antisemitischen Gehaltes des Terrors. So schnell wie ein Grund her muss, umso schneller werden die Opfer ihrer Namen entwürdigt, ihre Erinnerung entzogen, ihr vollkommen sinnloser Tod mit einem vermeintlichen Sinn versehen. 1886 schrieb Marx an Ludwig Kugelmann, Zitat, der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts, die hässlichen eingeschlossen. 1979 gingen Zehntausende iranische Frauen auf die Straße, um gegen den Hijab-Zwang zu demonstrieren. Sie forderten ihre westlichen Schwestern dazu auf, damit aufzuhören, vom iranischen Feminismus zu sprechen, denn Freiheit ist weder westlich noch östlich, sie ist universell. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, und der Kampf, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen Frau wie Mann erniedrigt, geknechtet, verlassen und verächtlich sind, bleibt untrennbar mit dem Kampf gegen die islamische Fantasie der Vernichtung verbunden. Ob in Israel, Paris, Brüssel, Manchester, London, Berlin oder in allen islamisch geprägten Ländern dieser Erde. Danke. Ja, vielen Dank schon mal. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Oder irgendwelche Anmerkungen? Gedanken. Ja. Also ich glaube, gerade zu dem Werk vom biologischen Geschlecht, also sozusagen den natürlichen Voraussetzungen, wie das dann in gesellschaftliche Verhältnisse übersetzt. Also wie sozusagen dann die Unterschiede von Männlichkeit und Weiblichkeit sich dann in gesellschaftlichen Zwangsverhältnissen widerspiegeln. Also ich glaube, jetzt müsste man hier eine riesen Marx-Exegese anstarten. So. Ich fürchte, ich kann dem nicht in einer Schärfe, die ich mir von mir selbst wünschen würde oder wie ihr vielleicht auch euch wünschen würdet, dem jetzt beikommen. Dennoch ist eben meine These die, dass davon ausgegangen werden muss, dass es das Kapitalverhältnis eine Geschlechterdichotomie notwendig macht, die sich in irgendeiner Form ja vermittelt darstellen lässt. Und da steckt halt schon der Wurm drin, nämlich die Vermittlung, ja. Und das ist eben, also würde ich tatsächlich als eine These jetzt gerade mal, ich würde mich eh freuen, wenn wir auch noch weiter diskutieren könnten, aber ich glaube, ein Aspekt, der nicht so oft mitgedacht wird, ist dann doch irgendwo auch der, dass in der Menschheitsgeschichte sehr wohl auch dann, also würde man das statistisch wohl erheben können, ja, oder demografisch oder wie auch immer, vermutlich, also selbstverständlich, dass klar ist, dass es natürlich nicht nur zwei biologische Geschlechter gibt, ja. Also das wissen wir alle, ja. Also jede, wenn auch nur ein einziger Mensch, der eben das Gegenteil beweisen würde, ist eben auch der Beweis genau dafür, dass das falsch wäre. Dennoch glaube ich irgendwie, dass das halt schon, ich mag dich angucken. Dennoch glaube ich irgendwie, dass es schon noch irgendwo eine Signifikanz hat, genau für seine Grundannahme. Und sehr wohl Produktions- und Reproduktionssphäre, die sich genau daran koppeln, auch in dieser Vorstellung des biologischen Geschlechtes, in dieser Differenz, die sich dann vor allem an der, was biologisch eben an der Frau verhaftet ist, nämlich der Besitz einer Vagina, der Gebärmutter und so weiter und so fort, sich darin natürlich auch diese Mystifizierung ja zeigte, so in Zeiten der Hexenverfolgung, genau im Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus, in der, weil man eben nicht verstand, wie überhaupt Kinder zur Welt kommen, wurden eben den Frauen eben vorgeworfen, dass die ja irgendwie Magie dafür ausüben würden. Also es ist immer dieses der Natur verhaftete, mystische, mystifizierte, unbeherrschbare Teil, der sich daran zeigt. Und das ist eben ganz eng daran gekoppelt. Ja. Sonst noch Fragen? Ich hätte noch was. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, mir sehr gut gefallen. Und du bist ja schon auf die erste Kur eingegangen, die ja ein bisschen weiter weggesetzt von der Politikwissenschaft oder so weiter, sondern der Queer Theory. Und soweit ich mich dunkel erinnern kann, war bei ihr die Aussage, dass das Selbstmordattentat auch die Auflösung des queeren Widerspruchs bietet. Steht sie da allein da, weil ich habe es mal gelesen und ich dachte, was soll das? Oder ist das tatsächlich ein Ansatz, der auch rezipiert wird? Ja. Also ich habe da schon eine Analogie, also dieser Rückbezug auf diese heterosexuelle Matrix, ja. Die ist ja auch bei ihr angelegt. Ich bin jetzt nicht die große Poir-Expertin. Vielleicht kann das jemand auch irgendwie noch ergänzen oder so. Es wäre sicherlich sehr spannend dann für die Diskussion. Aber ich habe da schon eben auch so eine Parallele. Ich finde, man sieht eigentlich sehr gut eben diese Parallele Also zum Beispiel, es gibt doch, wie heißt denn das, wie heißt denn das Buch? Fragmented Terrorists oder irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie. Da habe ich mir ein paar Auszüge angesehen. Da finde ich, sieht man schon ganz deutlich den Bezug eben auf diese heterosexuelle Matrix und der queere Widerspruch, also das ist eine queere, also eben auch dieser Performance-Begriff, der ist darin ja auch schon eingearbeitet, weil sie eben davon spricht, dass in diesem queeren Widerspruch, glaube ich, eben der Widerspruch der Identität eben zu den sozialen Normen ja stünde und dadurch halt eben geächtet werden würde. Also ich glaube, die ist da eigentlich relativ nah an der Butler dran, wenn ich das verstanden habe. Ich muss aber auch ein bisschen sagen, ich beherrsche diese Sprache und den Jargon nicht so gut. Und ich meine das wirklich nicht polemisch. Ich würde tatsächlich es gerne besser verstehen. Ich krieg's nicht hin, ich kann es nicht. Anschlag eben auf die europäische Frau, auf das europäische Mädchen darstellt. Kann man das so behaupten? Oder ist das dass jetzt so praktisch eine Spezialisierung stattfindet in der Art und Weise, wie Terroranschläge in Europa? Ja. Ja. Ich würde gerne gerade irgendwie, also ich weiß nicht, ob du da irgendwie das Buch von Thomas Maul mit dem Titel Sex, Jihad und Despotie kennst. Ich finde, der macht was ganz Spannendes auf an dieser Aussage, nämlich es ist ein Angriff auf die europäische Frau. Ja, das ist halt natürlich ein schwieriger. Na, auf jeden Fall. Oder was heißt missverstanden? Ich glaube, wir alle wissen halt, dass es jetzt, keine Ahnung, es ist jetzt keine Aussage von der Speerspitze der Kritik ist, ja. So, aber ich finde eigentlich ganz spannend irgendwie, wie diese Benennung nämlich ist, nämlich die europäische Frau. Was ist denn dann im Sinne der Islamisten diese europäische Frau? Denen geht es eben in dem Umma-Gedanken weniger um die tatsächliche Herkunft von ihr, sondern diese, ich sage in Anführungsstrichen, Werte, die halt mit ihr ja verbunden sind. Werte, Symbole und tatsächlich ist damit ja nicht gemeint, es ist ein Angriff auf die europäische Frau, sondern es ist eigentlich ein Angriff auf die Freiheit der Frau. Ja. Und natürlich alles ambivalent, wie ist das? Also ich muss das kurz ein bisschen abkürzen, also ich hoffe, dass das auch schon klar ist, irgendwie, wie diese Ambivalenz im Staat jetzt ist. Ja. Wir müssen jetzt eine riesengroße Staatskritik jetzt nochmal aufmachen, was wir eh gerne machen können in der Diskussion. Aber dennoch, ich glaube, das ist tatsächlich als ein Feind gesehen, da sie eben, wie eben auch schon genannt, eben das andere in einem selbst ja auch verkörpern würde, nämlich das eigentlich Unbeherrschbare, was aber auf jeden Fall immer da ist. Also es ist weniger gar nicht so ein regionaler Bezug, sondern mehr, ja. Ja. Also hätte ich es verstanden. Was meint ihr denn so? Ja, ich dachte, das ist ein bisschen der Widerspruch davor, dass halt die Aufklärung in Europa entstanden ist, also auch wirklich einen regionalen Kern hat, und dass sich halt reflektieren in den universellen Gedanken. Und im Moment Europa und der restliche Westen der einzige Hort offenbar von Nationalstaatlichkeit ist, die bürgerliche Werte durchsetzen kann. Von einigen, sag ich mal, marginalisierten Bewegungen und islamischen Ländern, ja, anderen Ländern hätten wir abgesehen. Von daher würde ich schon sagen, dass das europäische Mittel in dem Sinne, ja, und sind der Islamist noch eine ethische Kategorie ist, weil ich denke, dass der Punkt auch, dass man die Erreichbarkeit, dass es auch eine ethische Komponente hat, in dem Sinne, dass halt arabischstämmige Mädchen vielleicht eher noch in diese Klarstruktur, dass eher noch die Nachbar ausgeübt werden kann, oder türkischstämmige Mädchen, was auch immer. Sagen dann europäische Mädchen, die jetzt diesen Konzept hingehen oder Mädchen, die keinen Migrationshintergrund haben, dann mit einem Anschlag geholt werden, in dem Sinne, dass man nicht unterschiedlich im Alltag Druck auf diese Mädchen ausüben kann, sondern halt mit einer einmaligen gewalttätigen Aktion. Und dort ist exekutiert, außerhalb des Alltags. Ja. Wobei ich glaube, dass gerade in den Städten, die irgendwie so zuletzt Opfer wurden, oder wo irgendwie Menschen zu Opfern wurden, ja gerade irgendwie so eine ethnische Reinheit oder so auch irgendwie in besonderem Maße häufig an den Zielen des Anschlags oder so oder irgendwie so eine ethnische Trennung oder irgendwie sowas nicht gegeben war und das ja auch immer den Terroristen und Terroristinnen bewusst ist. Und dazu eben noch kommt, was ich einen sehr interessanten Teilsatz einfach fand von dem, was du gesagt hast, dieser Gedanke, dass es ja auch immer gerade irgendwie Anschlägen in islamischen geprägten Ländern auch immer völlig unerheblich ist, ob da irgendwie Glaubensgeschwister oder so mitgetötet werden oder nicht. Also so glaube ich, dass man natürlich irgendwie von, ja, wie du es gesagt hast, irgendwie es eher schon doch auf Werte abzielt, als so auf irgendwie eine Identität oder so, auch wenn man sich anguckt, dass wie irgendwie auch alle Ethnien sozusagen von der Werbung angesprochen werden für diesen Tag. Achso, du bist. Wenn du magst. Ich wäre auch sehr vorsichtig, irgendwie diese Trennung zwischen Ethnien so aufzumachen. Und würde auch dafür plädieren, auch gerade wenn man mehr auf Anschläge fokussiert, auch nicht in Europa stattgefunden haben, und da einfach zu gucken, gegen was sie sich gerichtet haben. Also der Anschlag in Istanbul oder im türkischen Nachtclub letztes Jahr, es war ja in dem Sinne sehr ähnlich wie jetzt in Manchester. Also Menschen, die gefeiert haben, die irgendwie Musik gehört haben. Und auch in Iran gibt es Anschläge auf Einkaufszentren, wo die Leute irgendwie den Feierabend verbringen und irgendwie das amüsieren. Und deswegen würde ich halt vorschlagen, also diese Trennung halt viel mehr einfach zwischen Leuten zu machen, die irgendwie versuchen, trotz allem irgendwie frei zu leben und das unabhängig von Ethnien zu sehen, weil das ist halt auch nicht die Entscheidungslinie zwischen irgendwie einer regressiven und einer progressiven Kritik an Islamismus und Ideologie. Ich würde auch sagen, also wenn ich noch mal ganz kurz darf, so, mir ist nämlich auch ein bisschen noch gerade eingefallen, warum ich eigentlich das Buch genannt hatte, gerade bei dir jetzt, ne, vom Thomas Maul. Ich glaube, das kann man da eigentlich ganz gut anführen. Ich glaube, man ist auf jeden Fall auf dem Holzweg, wenn da so ein ethnischer Aspekt hereingebracht wird. Deshalb, also ja klar, so eine Aufklärung, das kannst du ja tatsächlich an eine Region, also kannst du regional begrenzen irgendwo, aber dafür ist ja nicht jeweils diese Region so sehr bestimmt, sondern eben weitere Aspekte von allen materiellen Bedingungen, die haben es überhaupt möglich machen können, dass es so etwas wie eine Aufklärung halt gab. Ja? Und dieser ethnische Bezug, denn vielleicht müsste man da jetzt eigentlich noch mal ein bisschen genauer aufdröseln, was dann eigentlich mit der islamischen Volksgemeinschaft ist, die eben Umma heißt. Und die unterscheidet sich halt zum Beispiel von der Volksgemeinschaft der deutschen Prägung, also die der Nazis, eigentlich nur in dem Punkt, dass diese Ethnien eigentlich, also ja, nicht Hauptpunkte, nicht ein Hauptausgangspunkt irgendwie in dieser Volksgemeinschaft eben sind, ja. Sondern wer zum Islam konvertiert, wer selbst halt auch nicht als Muslim geboren wurde, was halt unter Gläubigen bedeuten würde, was weiß ich nicht, wo bei beide Elternteile, ich weiß nicht, keine Ahnung, halt nicht als Muslim geboren wurde, sondern vielleicht auch mal Christ war oder so, braucht halt einmal zu konvertieren und damit ist er Moslem, egal von woher du eben kommst. Ja. Genau, und das, was mit dieser islamischen Volksgemeinschaft, da wollte ich dann eben noch diesen einen Aspekt dranbringen, den ich dann vorhin halt nochmal vergessen hatte zu sagen, nämlich, wenn wir von Dschihadismus reden, dann denkt man sich halt so irgendwie, okay, Dschihadismus ist eben Terror. Ja. Thomas Maul macht eine Unterscheidung auf, die ich extrem sinnvoll finde und eigentlich versucht habe, noch ein bisschen mit anderen Worten eben in dem Vortrag auch nochmal ja, klar zu machen. Wenn man von dem Dschihadismus, nämlich im Sinne von Terror im Namen Allahs spricht, der halt nach außen tritt, in dem Menschen ermordet und vernichtet werden, dann bezeichnet, also lässt sich das eigentlich einfassen, laut Thomas Maul eben als eigentlich der kleine Dschihad. Der größere Dschihad ist, oder der Krieg, der halt eben darin angelegt ist, richtet sich eigentlich gegen das Subjekt selbst. Denn so als könne sich eigentlich ein Dschihadist und auch eine Dschihadistin doch selbst gar nicht mehr trauen. Genau, das habe ich versucht, irgendwie mit diesem anderen so ein bisschen zu verdeutlichen. Triebhaftigkeit, weltliche Bedürfnisse, körperliche Zwänge, ja. Ja, Aber das Ding ist, dass ich sozusagen gar nicht das über die Idee aufgemacht habe, sondern einen Versuch habe darzustellen, das mit sicheren Vermissten darzustellen. Wenn ich sozusagen das eigentlich ja der Islam dahin drängt, an die Ebene zu werden, in dem Sinne, dass halt diese sozialen Werte vererbt werden, dass sozusagen die Sozialisation so zwanghaft und so direkt auf das Individuum konditioniert, auch in die Natur des Individuums eingreift, durch zum Beispiel Digitalverstümmelung, dass sozusagen auch eine, ja, das versucht wird, zur ersten Natur zu streben. Und das ist gerade diese Widersprüchlichkeit, die vielleicht auch zu diesem Vernichtungstag führt. Und da würde ich ja schon sagen, dass klar, dieser Universalitätsgedanke des Islam ist da auf jeden Fall. Wenn diese Oma auch gerade so gefährlich macht, dass sich theoretisch auch ein Pierre Vogel mit seinem kölschen Akzent da anschließen kann. Aber das Ding ist, dass trotzdem so völkische, ja, sag ich mal, Verbindungen trotzdem noch da sind, gerade in der türkischen Community und so weiter, die sich auch von anderen abspalten. Es gibt ausländische Moscheen, gibt es marokkanische und so weiter. Also das ist schon noch eine ethnische Sache, mit Selbstbeziehung vor allem. Also da wird ja nicht davon ausgegangen, dass man jetzt, klar, man ist irgendwie jeder als Moslem, aber dann gibt es natürlich noch irgendwie ethnische Kategorien, die auch selber anerkannt werden von diesen Menschen. Also die muss ich nicht da reinfahren. Ja, natürlich ist das vollkommen widersprüchlich in sich, sehr wohl ja auch, ne? Aber ich glaube, also ja, doch, ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich glaube, was da, ja, ich dachte nämlich eigentlich zu Anfang, das ist mehr so in die Richtung tatsächlich eigentlich genau das, was sich eigentlich, also was die islamische Volksgemeinschaft von der deutschen oder von der nationalsozialistischen unterscheidet. Ich dachte eigentlich so am Anfang, dass das ein bisschen genau dieser Unterschied, ja, halt so ein bisschen relativiert wird, aber so, wenn du es halt so erklärst, würde ich dem schon beipflichten können, aber immer noch mit der Anmerkung, dass ich glaube, dass das tatsächlich ein Nebenwiderspruch ist. Jetzt habe ich einen Begriff gedroppt. Also ich glaube, das ist wirklich nicht der tragendste Teil dieser Ideologie. Ich glaube, dass... Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Silvestervorfall, weil es ja schon sozusagen ein Anschlag in unserem Sinne, der nicht zur Vernichtung entsteht, sondern dass es sozusagen zur Expansion des eigenen Geschlechterbildes funktioniert hat. Also sozusagen da war es ja schon explizit, dass man halt Frauen angegriffen hat, die halt nicht in dem Sinne irgendwie dem eigenen Clan oder dem eigenen Gedanken irgendwie zuzurechnen waren, sondern gerade Frauen, die westlich aussahen, sage ich jetzt mal. Also aus Sicht der Islamisten, weil das ja schon irgendwie eine Ausweitung der Oma. Also ein Übergriff auf eine andere Ebene, um sich etwas anzuhalten. Das ist halt schon, schon eine Rolle gespielt. Dass man sich das als dass man sich sozusagen die Ebene oder die Hauptfarbe als Kriterium als Träger der Werte imaginiert hat. Von Seiten der Islamisten. Eine blonde Frau ist auch eine verwestigte Ebene. Ja. Ich glaube, ich verstehe jetzt immer mehr, wie du das genau meinst. Und trotzdem glaube ich, dass das nicht so richtig aufgeht. Ich meine, der Punkt ist ja eben, das begründen die Islamisten ja tatsächlich auch nicht ethnisch. Ja? Worum es da geht, ist tatsächlich ein Angriff genau auf die Freiheiten, die sie halt vernichten wollen. Darum geht es. Ich glaube, dass das auch nochmal deutlich wird in dieser besonderen Verachtung, diesen besonderen Hass, der sich irgendwie gegen Leute richtet, die sich aus dieser Glaubensgemeinschaft befreien wollen oder so. Also da ist ja sehr, sehr deutlich, meine ich, dass es nicht irgendwie dann noch, dass da nicht noch irgendwie gesagt wird, da ist eine Zugehörigkeit oder irgendwas, sondern dass gerade dieses sich abwenden oder so irgendwie als besonderer Frevel oder so wahrgenommen wird. Oder dass diese Freiheit tatsächlich von einem Dschihadisten noch verstanden wird, so als würde er eben das Leben feiern. Und das tun sie damit ja auch. Ja. Also es geht ja eigentlich um die Unterscheidung zwischen Gläubig und Nichtgläubig und nicht entlang von ethnischen Linien. Aber ich meine, es ist ja halt auch naheliegend, dass zum Beispiel in der Silvesternacht in Köln die Frauen nicht angegriffen wurden, weil sie weiß und blond waren, sondern weil sie tendenziell eher keine Muslime waren. Und ich glaube, das ist halt so der Weil sie sich das Recht und die Freiheit genommen haben, einen kurzen Rock zu tragen mit einer dicken Wollstrumpfhose oder die Haare eben nicht zu verdecken mit einem Stück Stoff und so. Ja. Ja. Ja, dann anschließend ist es ja auch so, dass die Kölner Silvesternacht nicht irgendwie die erste Szenerie an Massenvergewaltigung war, sondern es war auch im Kairo Tahrirplatz und auch in der islamischen Welt eigentlich auch öfter passiert, als man das hier so allgemein mitbekommt. Und das ist dann eher auch auf den Unterschied, ob Kopftuch oder nicht, also unter dem Schutz oder nicht, der dann ja auf perverse Weise ja auch wahr wird, der Schutz. Aber was dann eben auch umso mehr die Freiheit auch verneint, individuell. Darauf kommt es dann letztendlich an und ist dann zufällig dann ethnische Differenzen widerspiegelt oder nicht, ist dann, glaube ich, relativ egal. Noch irgendwas anmerken?